Was meinen Sie mit übergreifenden Prinzipien? Ich meine damit die Wirkungen der Allkraft, die in allem enthalten sind, in jedem Sein, so unterschiedlich es sein mag. Sie treten immer deutlicher hervor, je offener das Bewusstsein wird. Die Dinge sind Verwandlungen des Gleichen, denn ihnen liegen die gleichen Prinzipien zugrunde, die in immer anderer Kombination und Konstellation wirken. Daraus erhält jedes Sein charakteristische Eigenschaften und eine eigene Gestalt. Ich muss verschnaufen und stütze mich an einen niedrigen Baum. Der Pfad schlängelt sich steil zwischen Farnen und Felsen. Tikas schlendert abseits des Weges, betrachtet Ameisen auf dem Waldboden, streicht über Blätter und Zweige unterschiedlicher Pflanzen, wandelt langsam zu einem großen, umgestürzten Felsen, erklimmt ihn und blickt mit fröhlichen Augen ins Tal hinab. Nach einer Weile steht er wieder bei mir. Können Sie ein Beispiel geben für die übergreifenden Prinzipien? Dazu zähle ich zum Beispiel das Prinzip der Spannung und Entspannung. Es gibt den stabilen, ruhenden Zustand von etwas. Wenn dieser Zustand eine Kraft erfährt, gerät er unter Spannung. Bei einer starken Spannung kann der ursprüngliche Zustand zu einem neuen Zustand tendieren. Die Spannung kann sich widerlegen oder eine Auflösung in dem neuen Zustand erfahren. Spannung hat immer etwas mit Kraft zu tun? Ja, sie ist ein Zustand, der von einer Kraft beeinflusst ist. Der Körper kann unter Spannung stehen. Muskeln, Sehnen, Knochen, Fleisch, Haut, Organe, Nerven. Und der Kraftdrang übt seine Spannungen auf die Psyche des Menschen aus. Das Individuum ist von seinen inneren Kräften beeinflusst. Gleichzeitig erzeugt die Gesellschaft Spannungen, indem hier die vielfachen menschlichen Kräfte gegeneinander und miteinander wirken, ringen, sich auslöschen und gegenseitig verstärken. Die Entspannung dagegen ist das Befrieden einer Kraft. Und so spürt der Mensch meist eine Zufriedenheit, wenn er entspannt ist. Glück aber empfindet er, wenn er jenseits der Spannungen steht. Wir setzen uns wieder in Bewegung, erklimmen den Hang und klettern über einige große Steine hinweg. Langsam verlassen wir die Baumregion. Der Boden wird felsiger, die Vegetation spärlich. Warum gibt es Menschen, die sich nicht entspannen können? Dies sind Menschen, die besonders stark von äußeren und inneren Kräften beeinflusst sind. Der Wechsel von Wachheit und Schlaf ist ein Wechsel von Spannungen und Entspannung. Ist das Bewusstsein von starken Spannungen beherrscht, so kann es nicht zur Ruhe kommen und entspannen. Daraus ergeben sich Schlafstörungen, die wiederum die Wirkung der Spannungen verstärken. Es ist wie ein zusammengedrückter Brustkorb, der nur hechelnd Luft bekommt. Unter der Last gelingt es ihm nicht, einen tiefen Atemzug zu tun. Wie lässt sich die Entspannung erreichen? Eine Entspannung kann sich ergeben, wenn sich die äußeren Ursachen der Spannung verändern. Der Wunsch, eine solche Entspannung herbeizuführen, ist ein großer Motor der Gesellschaften. Das Individuum versucht mit seinen Kräften, entgegengesetzte und konkurrierende Kräfte zu bezwingen. Der Einzelne erfährt hier oft keine wahre Entspannung, weil er sie mit Spannung zu halten versucht. Oft wird über den Körper ein Moment der Entspannung erreicht. Es gibt Übungen, bei denen die Muskeln angespannt und wieder entspannt werden. Und mit der Muskelentspannung kann sich auch das Bewusstsein entspannen. Die Betätigung, die Arbeit, Sport, jede Form der körperlichen Anspannung und folgenden Entspannung kann eine Entspannung des Bewusstseins bewirken, ein angenehmes Gefühl der Zufriedenheit. Die Triebbefriedigung, das Sexuelle, Hunger, Durst, in vielfältigen Bereichen beeinflussen Spannungen das menschliche Leben und lassen sich besänftigen, indem man den verursachenden Kräften nachgibt. Ja, das Bewusstsein selbst kann entspannen, wenn es sich vorher angespannt hat, wenn es seine Konzentration auf einen Punkt gerichtet hat und dieser Punkt eine Auflösung erfährt. Es gibt diese Entspannung bei der Bewältigung einer Aufgabe, beim Erreichen eines Ziels, im Theater, in Filmen, in Geschichten. In Geschichten? Wie meinen Sie das? Geschichten erzeugen Spannungen und Entspannungen. Ihre Protagonisten erleben Veränderungen, geraten in neue Verhältnisse, in denen sie sich bewähren müssen. Es steigert sich, es kommt zu Situationen, die nach einer Auflösung verlangen. Geschichten bestehen aus Kurven der Spannung, aus kleinen, sich aufwerfenden, sich lösenden, aus großen, strukturgebenden Bögen. Der mitfühlende Zuschauer durchlebt diese Spannungen und empfindet die Auflösung als eine eigene Entspannung. Sein Bewusstsein besteigt einen Berg. Er erlebt etwas, als wäre er selbst beteiligt, den Widerstreit unterschiedlicher Kräfte, menschliche Ängste, bekannte und fremde Erfahrungen und Zustände. Er erlebt Stimmungen, Gefühle, Gedanken, Motive, Handlungen, höhere Bedeutungsebenen, Fantastisches und Reales. Er erlebt Verbindungen des Einzelnen zum Ganzen und Beziehungen des Ganzen zum Einzelnen, erlebt den Kosmos der Figuren, den Kosmos des Urhebers der Geschichte, seinen eigenen Kosmos, Ähnlichkeiten in seinem eigenen Leben. Und diese Kosmen haben wieder einen Bezug auf das Wirken der Allkraft, auf den großen Kosmos, dem das alles entstammt. Sie sind mit eigenen Betonungen und Schwerpunkten, mit einer eigenen Charakteristik und Verwandlung das Wirken der übergreifenden Prinzipien, die Energie, das Werden und Vergehen der Dinge, Ordnung und Unordnung, Konstanz und Veränderungen, Aktivität und Passivität, Spezielles und Allgemeines, Stetiges und Plötzliches, Variationen und Unterschiede, Rhythmen und Spannungen und Entspannungen. Wo zeigt sich das Prinzip der Spannung und Entspannung außerdem? Es zeigt sich überall, im einzelnen Menschen, in seinem Körper und Bewusstsein, in Gemeinschaften, zwischen Nationen, in menschlichem Wirken, in der Wirtschaft, Forschung, Politik, in den Künsten, in der Biologie, in der Physik, in chemischen Reaktionen. In chemischen Reaktionen? Ja, hier verbinden sich Stoffe zu anderen Stoffen, zu neuen Zuständen. In den Stoffen selbst kann bereits eine Spannung liegen, unterschiedliche Energiezustände, unterschiedliche Bereitschaften zur chemischen Reaktion, zur Auflösung in einem neuen Zustand. Die chemischen Elemente sind unterschiedlich stabil, je nach Anzahl der Elektronen. Die Edelgase, Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, sind ruhende, spannungsarme Elemente mit abgeschlossenen Energieniveaus. Die anderen Elemente haben offene Energieniveaus, können spannungsreich und reaktiv sein, wie die Alkalimetalle oder Halogene, können unter gemäßigten Spannungen stehen, wie die Metalle. In Spannungszuständen bilden sich Moleküle, Ketten, Gitter, Verbindungen, neue Zustände. Gewisse Isotope großer Atome sind instabil, spannungsreich. Sie zerfallen und geben hohe Energien frei als radioaktive Strahlung. Ionen stehen mit ihren elektrischen Ladungen unter einer Spannung. So reagieren Säuren und Basen stark miteinander. Oft benötigen die Stoffe eine zugeführte Kraft, eine Aktivierungsenergie, Hitze, Druck, Strahlung, damit sich eine Spannung ergibt, die eine neue Auflösung, einen neuen Zustand hervorruft. Tekas stößt mit dem Fuß einen rundlichen Stein an, der mit einem dumpfen Geräusch den Hang hinabrollt und weit unten liegen bleibt. Dieser Stein stand unter einer Spannung. Er brauchte meine Energie, um der Schwerkraft nachzugeben, um einen Teil seiner Spannung verlieren zu können. Kräfte erzeugen Spannungen und aus Spannungen können neue Zustände entstehen. Die physikalischen Grundkräfte erzeugen solche Spannungen und aus ihrem Wirken ergeben sich die Zustände des Universums. Ein Stern im All steht unter der gewaltigen Spannung seiner eigenen Gravitation. Ein großes Rauschen. In seinem Kern verschmelzen Wasserstoffatome zu Heliumatomen, wobei große Mengen von Energie frei werden. Es kann zu einem Heliumbrennen, bei massereichen Sternen zu einem Kohlenstoffbrennen kommen. Aus diesen großen Spannungen entstehen die Elemente, neue Zustände der Materie, die wiederum mit Kräften, Spannungen aufeinander reagieren. Wir wandeln auf einem Planeten, der das Resultat solcher Spannungen ist, der einen neuen Zustand gewonnen hat und unter neuen Spannungen steht. Wir selbst bestehen aus den unterschiedlichen Atomen, die in Sternen erbrütet worden sind. Wir sind ein neuer Zustand und mit einer eigenständigen Kraft erfüllt. Tekas wandert gut gelaunt voran, während ich ihm hinterher schaue. Mir schwirrt der Kopf. Worauf will Tekas hinaus? Ich verstehe nicht. Es gibt allgemeine Prinzipien, die sich in endloser Gestalt zeigen. Der Mensch darf sich nicht getrennt sehen von diesen Zusammenhängen. Er ist ein Teil der einen Kraft, die im Universum wirksam ist. Ja, er ist diese Kraft selbst in einer eigenständigen Form. Und er wird es erkennen, wenn er sein Bewusstsein löst.